Seiner eigenmächtigen Eskorte entledigt, ritt Orso weiter. Die Freude auf das Wiedersehen mit Miss Neville ließ ihn kaum an die Möglichkeit feindlicher Begegnungen denken. Wegen des Prozesses um das Pferdeohr und andere schöne Dinge werde ich nach Bastia müssen, überlegte er sich. Warum sollte ich Miss Neville nicht dorthin begleiten? Und warum könnten wir dann nicht zusammen in die erfrischenden Bäder von Oredza gehen? Solch verlockenden Perspektiven nachhängend, achtete er nicht auf den Weg. Da blieb das Pferd plötzlich stehen. Die kleine Kelina versperrte ihm den Weg und ergriff es am Zügel. »Wohin reitet ihr, Orsanton?« fragte sie. »Wisst ihr nicht, dass euer Feind in der Nähe ist?« »Welcher Feind?« rief Orso, unwillig, seinen verliebten Träumereien so brüsk entrissen zu sein. »Und wo ist er?« »Orlanduccio lauert ganz nahe von hier auf euer Kommen. Kehrt um, kehrt schnell um.« »Wie? Er lauert auf mich? Hast du ihn denn gesehen?« »Ja, Orsanton. Ich lag im Gebüsch versteckt. Da kam er vorüber. Er spähte mit seinem Fernglas nach allen Seiten.« Nach welcher Seite hat er sich gewandt? Er ritt in der Richtung weiter, der ihr jetzt folgt. »Ich danke dir. Orsanton, wäre es nicht gut, wenn ihr auf meinen Onkel warten wolltet. Er muss bald kommen. Und mit ihm wäret ihr in Sicherheit.« »Hab keine Angst, Kili. Ich brauche deinen Onkel nicht. Wenn ihr wollt, könnte ich vorausgehen. Danke. Danke.« Und Orso, seinem Pferde die Sporen gebend, ritt in der Richtung weiter, die das Kind als gefahrdrohend bezeichnet hatte. Seine erste Regung war ein Anfall blinder Wut gewesen. Er hatte sich gesagt, das Schicksal biete ihm hier eine ausgezeichnete Gelegenheit, den Feigling zu züchtigen, der sich wegen einer erhaltenen Ohrfeige an einem wehrlosen Pferde zu rächen gedachte. Dann aber ließ sein dem Präfekten gegebenes Versprechen und mehr noch die Furcht, Miss Lydia zu verfehlen, ihn anderen Sinnes werden. Und allmählich begann er fast zu wünschen, dass Orlanduccio ihm nicht begegnen möge. Doch auch diese Empfindungen wurden wieder verdrängt durch das Andenken an seinen Vater, durch die dem Pferde angetane Beschimpfung und all die Drohungen der Baricini. Und nun trieb es ihn, den Feind herauszufordern und sich mit ihm zu messen, auf Leben und Tod. Von so gegensätzlichen Gefühlen hin und her gerissen, ritt er weiter, jetzt sorglich auf alle Büsche und Hecken achtend, die dem Feinde als Hinterhalt dienen könnten. Etwa eine Viertelstunde nach dem Gespräch mit Kelina, es mochte 9 Uhr morgens sein, befand er sich am Rande eines steilen Hügels. Der kaum erkennbare Pfad, dem er folgte, durchzog eine kürzlich niedergebrannte Macchia. Der Boden war mit weißlicher Asche bedeckt, hier und da standen Büsche und dicke, rauchgeschwärzte, ihres Laubes beraubte Baumstämme. Diese Leere und Kahlheit bot auch so den Vorteil, dass das Terrain sich leicht überblicken ließ und kein aus einem Gesträuch hervorblitzender Flintenschuss zu fürchten war. Auf die verbrannte Macchia folgten bebaute Felder, die in Brusthöhe von Mauern aus rohem Gestein eingefasst waren. Zwischen diesen Einzäunungen lief der Pfad hin. Hohe Kastanienbäume, unregelmäßig über das Gelände verstreut, machten von weitem den Eindruck eines dichten Gehölzes. Die Steilheit des Abhanges hatte Orso gezwungen, vom Pferde zu steigen. Dem Tiere die Zügel übergehängt lassend, kletterte er halb glitschend auf der Asche die Böschung hinab, und er war kaum 25 Schritte von einer jener mauerumgebenen Anbauflächen entfernt, als er plötzlich genau vor sich einen Flintenlauf und dann einen über die Mauerhöhe hervorragenden Kopf bemerkte. Die Flinte senkte sich und er erkannte Orlanduccio, der im Begriff war, Feuer zu geben. Rapid setzte Orso sich in Verteidigungszustand und, aufeinander anlegend, betrachteten sich die beiden Feinde während einiger Sekunden in jener brennenden Erregung, die auch der Mutigste empfindet in dem Augenblick, wo er den Tod geben oder empfangen soll. »Elender Feigling«, rief Orso. Doch schon sah er die aufblitzende Flamme von Orlanduccios Gewehr und fast gleichzeitig ging zu seiner Linken ein Schuss los, abgefeuert von einem Manne, den er nicht bemerkt hatte und der sich hinter einer anderen Mauer verborgen halten musste. Beide Kugeln trafen ihn. Die eine, die von Orlanduccio, durchbohrte ihm den linken Arm, den er beim Anlegen des Gewehres erhoben hatte. Die andere traf ihn an der Brust, zerriss seinen Rock, plattete sich aber glücklicherweise an der Klinge seines Dolches ab und verursachte ihm nur eine leichte Quetschung. Orsos linker Arm sank gelähmt zur Hüfte nieder und der Lauf seines Gewehres senkte sich einen Augenblick, aber er hob ihn sofort wieder empor und schoss auf Orlanduccio, die Waffe nur mit der rechten Hand bedienend. Der Kopf seines Feindes, der nur bis zu den Augen sichtbar gewesen war, verschwand hinter der Mauer. Orso, sich nach links wendend, gab seinen zweiten Schuss auf einen Mann ab, den er im Pulverrauch kaum gewahrte. Auch dieses Gesicht verschwand. Die vier Schüsse waren einander mit größter Geschwindigkeit gefolgt. Nach Orsos letztem Schuss wurde alles wieder still. Langsam stieg der Rauch seiner Waffe gen Himmel. Hinter der Mauer war nicht das geringste Geräusch mehr zu hören. Ohne den Schmerz, den er am Arme empfand, hatte er glauben können, die Männer, auf die er geschossen hatte, seien Phantome eines Fieberwahns gewesen. Sich auf eine zweite Salve gefasst machend, tat Orso einige Schritte seitwärts, um hinter einem jener ausgebrannten Bäume der Macchia Schutz zu suchen. Hier klemmte er das Gewehr zwischen seine Knie und lud es hastig von Neuem. Indessen begann sein linker Arm sehr zu schmerzen. Es ward ihm, als habe er an ihm eine schwere Last zu tragen. Was war aus seinen Gegnern geworden? Er vermochte es sich nicht zu erklären. Wenn sie verwundet waren, wenn sie entflohen waren, so hätte er doch irgendein Geräusch, irgendein Rascheln im Laubwerk vernehmen müssen. Waren sie also tot? Oder warteten sie im Schutze ihrer Mauern auf die Gelegenheit, erneut auf ihn zu schießen? In dieser Ungewissheit und angesichts des Schwindens seiner Kräfte ließ sich Orso auf sein rechtes Knie nieder, stützte seinen verwundeten Arm auf das andere und bediente sich eines aus dem Stumpf des verbrannten Baumes hervorragenden Astes, um sein Gewehr darauf zu legen. Den Finger am Hahn, das Auge auf die Mauer gerichtet, das Ohr lauschend auf das leiseste Geräusch, hielt er sich unbeweglich. Und die Minuten schienen ihm zu Jahren zu werden. Endlich ward aus weiter Ferne ein Rufen vernehmbar, und kurz darauf kam mit der Geschwindigkeit eines Pfeiles ein Hund den Abhang heruntergeschnellt und machte schweifwedelnd neben ihm Halt. Es war Brusco, der Schüler und Gefährte von Baditen und sicherlich der Vorbote seines Herrn, des Räubers Brandolaccio. Oh, niemals war ein ehrenwertes Wesen mit größerer Ungeduld erwartet worden. Die Schnauze in der Luft schnupperte der Hund aufgeregt nach der nächsten Umzäunung hin. Dann ließ er ein dumpfes Knurren ertönen, sprang mit einem Satz über die Mauer und erschien fast augenblicklich wieder auf deren Höhe, von wo aus er so überrascht und zugleich so fest und bedeutsam zu Orso hinsah, wie ein Hundetier es nur irgend vermag. Darauf hob er die Nase abermals in den Wind, diesmal in der Richtung nach dem anderen umzäunten Terrain und sprang auch über dessen Umfassungsmauer. Nach einer Sekunde erschien er mit demselben Ausdruck von Erstaunen und Ruhe wieder auf der Steinwand, sprang herunter und entfernte sich, Orso ununterbrochen im Auge behaltend, langsam seitlich zurücktappend in der Richtung nach der Macchia. Erst als er sich in einer gewissen Entfernung befand, setzte er sich in Lauf, erklomm den Abhang fast ebenso rasch, wie er ihn herabgeeilt war, und sprang, oben angelangt, einem Manne entgegen, der nun seinerseits die steile Böschung in voller Hast abwärts rannte. »Hierher, Brando!« rief Orso, so wie er den Kommenden in Stimmweite glaubte. »Oh, Orsanton, ihr seid verwundet?« fragte Brandolaccio ganz außer Atem. »An welcher Stelle?« »Am Arm.« »Am Arm, das hat nichts zu bedeuten.« »Und der andere?« »Den glaube ich getroffen zu haben.« Dem Hunde folgend eilte Brandolaccio zu der nächsten Umzäunung und beugte sich über die Mauer hinüber. Seine Mütze abnehmend, sagte er dann, »Salut, Signor Orlanduccio!« Und sich zu Orso hinwendend, mit respektvollem Ernst, »Das nenne ich einen gut hergerichteten Menschen.« »Lebt er noch?« fragte Orso schwer atmend. »Oh, der wird sich hüten. Das durchschossene Auge täte ihm allzu weh.« »Eine ausgezeichnete Waffe. Euer englisches Gewehr, Signor Orso, was für ein Kaliber. Das schlägt ein Gehirn glatt zu Brei. Sagt mal, aus Anton, als ich zuerst Piff Paff hörte, da dachte ich, verdammt, man schießt meinen Leutnant tot. Dann aber hörte ich Bum Bum. Aha, dachte ich, das ist die Antwort der englischen Flinte. Aber Brusco, was willst du denn noch? Der Hund führte ihn zu dem anderen Gehege. Alle Wetter, rief Bandolaccio verblüfft, ein Doppeltreffer. Wahrhaftig, das Pulver muss teuer sein, denn ihr scheint es sorgsam zu sparen. Was gibt es? In Teufels Namen, fragte Orso. Ihr treibt merkwürdige Späße, Leutnant. Ihr schießt das Wildbret nieder und wir sollen es aufsammeln. Na, dem Advokaten Baricini wird heute ein reichhaltiges Diner aufgetischt werden. Frisches Menschenfleisch in Hülle und Fülle. Wie? Vincentello? Auch tot? Fragte Orso erschaudernd. So tot wie nur möglich. Er hat einen Schuss in die Brust bekommen, ganz nah am Herzen, und liegt so ruhig da, als ob er schliefe. Beide Brüder. Wenn ihr einen dritten Schuss gehabt hättet, wäre der Papa wohl auch noch dran gekommen. Während solcher Reden untersuchte der Bandit Orsos Arm und schnitt ihm mit seinem Dolch den Ärmel auf. »Es ist nichts«, sagte er dann. »Der aufgeschlitzte Rock wird Arbeit geben für Signorina Colomba. Doch was sehe ich da? Ein Riss auf der Brust? Ist da wirklich nichts eingedrungen?« »Nein, nein, ihr wäret sonst nicht so guten Mutes. Versucht mal, die Finger zu bewegen.« »Fühlt ihr meine Zähne, wenn ich euch in den kleinen Finger beiße?« »Nicht sehr. Na, es wird trotzdem gewiss nichts Schlimmes sein.« »Zum Verbinden nehme ich euer Taschentuch und die Krawatte.« »Ach, da kommt endlich die kleine Schildkröte Kelina.« Orso antwortete nicht. Er war bleich wie ein Toter und zitterte an allen Gliedern. »Kili«, rief Brandolaccio, »sieh mal über die Mauer da drüben.« Das Kind kletterte gehorsam auf die Mauer, und so wie es den Leichnam Orlanduccios erblickt hatte, machte es das Zeichen des Kreuzes. »Na, das ist noch gar nichts«, fuhr der Bandit fort. »Nun schau noch etwas weiter hin auf das andere Feld da.« Das Kind machte abermals das Zeichen des Kreuzes. »Seid ihr es gewesen, Onkel?« fragte es schüchtern. »Ich? Als ob ich noch zu irgendetwas gut wäre. Nein, Kili, die Arbeit stammt von Signor Orso. Mach ihm dein Kompliment.« »Signorina Colomba wird sich sehr freuen«, sagte Kilina. »Aber leid wird es ihr tun, dass ihr verwundet seid, Os Anton.« »Seht, Os Anton«, sagte der Bandit, nachdem er den Verband beendet hatte, »Kilina hat euer Pferd eingeholt und zurückgebracht, sitzt auf und kommt mit mir in die Macchia von Stazzona. Es müsste schon ein verteufelter Spürhund sein, der euch dort fände. Wir pflegen euch so gut wir können. Wenn wir bis an das Kreuz der heiligen Christina gelangt sind, müsst ihr das Pferd der Kelina überlassen, die eurer Schwester dann sofort Nachricht bringen wird.« »Wohin soll es gehen, Brando?« fragte Orso mit erlöschender Stimme. »Ihr habt die Wahl zwischen dem Gefängnis und der Macchia. Aber für einen Sprössling des Hauses della Rebbia kommt ein Gefängnis nicht in Frage. Also in die Macchia, Os Anton.« »Lebt wohl denn alle meine Hoffnungen«, rief der Verwundete traurig. »Eure Hoffnungen? Was konntet ihr von einer Doppelflinte noch Besseres erhoffen? Übrigens, wie haben die Kerle noch auf euch schießen können? Die müssen ein Leben gehabt haben, zäher als die Katzen.« »Sie haben zuerst geschossen«, antwortete Orso. »Das ist ja wahr. Ich hatte es im Moment ganz vergessen. Piff, paff, bum, bum. Der zweite Schuss mit einer einzigen Hand. Eine Meisterleistung. So, jetzt sitzt ihr fest im Sattel. Aber wollt ihr euch nicht, bevor wir den Ort verlassen, euer Werk ein wenig betrachten? Es wäre sehr unhöflich, den Herren nicht Adieu zu sagen.« Doch Orso gab seinem Pferde die Sporen. Um keinen Preis hätte er die Unseligen noch einmal sehen mögen, die von seiner Hand den Tod erlitten hatten. Brandolaccio aber griff dem Pferde in die Zügel und führte Orso, Kilina und den Hund Brusco in aller Eile nach der Macchia von Stazzona. Colomba hatte bald nach Orsos Aufbruch durch ihre Kundschafter erfahren, dass die Baricini in feindlicher Absicht draußen umherschweiften, und somit befand sie sich in einem Zustand großer Besorgnis. Unruhig ging sie im Hause hin und her, von der Küche zu den für die englischen Freunde hergerichteten Zimmern, alle Augenblicke hinausspähend, ob im Dorfe nicht eine ungewöhnliche Bewegung bemerkbar werde. Gegen 11 Uhr hielt eine ziemlich zahlreiche Kavalkade ihren Einzug in Pietranera. Es waren der Colonel, seine Tochter, ihre Bedienten und ihr Führer. Beim Empfang war Colombas erstes Wort: »Haben Sie meinen Bruder gesehen?« Dann fragte sie den Führer, wann man aufgebrochen sei und welchen Weg man genommen habe. Und nach dessen Antworten blieb es ihr unbegreiflich, wie es kam, dass die Reisegesellschaft und Orso einander nicht begegnet waren. »Vielleicht hat Ihr Bruder den oberen Weg genommen«, meinte der Führer. »Wir haben die untere Strecke vorgezogen.« Doch Colomba schüttelte den Kopf und erneuerte ihre Fragen. Trotz ihrer selbstbewussten, standhaften Natur vermochte sie, ihre Unruhe nicht zu verbergen. Und als sie den Gästen von jenem so gründlich misslungenen Versöhnungsversuch berichtet hatte, begannen auch der Colonel und besonders Miss Neville sehr ängstlich zu werden. Letztere schlug vor, dass man Boten nach allen Richtungen aussende, und ihr Vater erbot sich, sofort wieder loszureiten und gemeinsam mit dem Führer die Spuren des Vermissten zu suchen. Diese freundschaftliche Hilfsbereitschaft gemahnte Colomba an ihre Pflichten als Herrin des Hauses. Sie zwang sich zu lächeln, drängte den Colonel, sich zu setzen, und fand, um des Bruders Ausbleiben zu erklären, eine Menge von Gründen, die sie im nächsten Augenblick selbst wieder verwarf. In dem Glauben, seine Kavalierspflicht erheische, die jungen Mädchen zu beruhigen, gab auch der Colonel eine Erklärung zum Besten. »Ich möchte darauf wetten«, sagte er, »dass de la Rabia auf Wildbret gestoßen ist. Er wird der Versuchung nicht haben widerstehen können, und gewiss werden wir ihn mit einer prall gefüllten Jagdtasche zurückkehren sehen. Ach, dabei fällt mir ein, wir haben unterwegs 4 Gewehrschüsse gehört. 2 von ihnen waren stärker als die anderen. Und ich habe gleich zu meiner Tochter gesagt, ich wette, es ist de la Rabia, der da jagt. Es kann nur mein Gewehr sein, das solchen Lärm verursacht.« Colomba erbleichte. Und Lydia, die sie aufmerksam beobachtete, erriet leicht, welchen Argwohn die Vermutung des Colonels in ihr wachrief. Nach einem langen Schweigen fragte Colomba erregt, ob die beiden stärkeren Detonationen den anderen vorangegangen oder gefolgt seien. Aber weder der Colonel noch seine Tochter noch auch der Führer hatten auf diesen ausschlaggebenden Punkt geachtet. Als gegen 1 Uhr noch keiner der von Colomba ausgeschickten Boten zurückgekommen war, raffte sie all ihre Energie zusammen und zwang die Gäste, sich zu Tisch zu setzen. Aber außer dem Colonel vermochte niemand, einen Bissen hinunterzubringen. Beim geringsten Geräusch, das auf dem Platze hörbar ward, stürzte Colomba ans Fenster, um sich sodann traurig wieder hinzusetzen und noch trauriger eine nichtssagende Unterhaltung fortzuführen, der niemand Aufmerksamkeit schenkte und die von langen Pausen bedrückten Schweigens unterbrochen wurde. Plötzlich vernahm man den Galopp eines Pferdes. »Das ist mein Bruder«, rief Colomba aufspringend. Aber beim Anblick Kilinas, die auf Orsos Pferd angesprengt kam, brach sie in den herzzerreißenden Ruf aus: »Mein Bruder ist tot!« Der Colonel ließ sein Glas fallen. Miss Neville kreischte schrill auf und alle stürmten zur Haustür. Bevor Kilina noch Zeit gehabt hatte, vom Pferde zu springen, wurde sie von Colomba gepackt und durch ihre wilde Umschlingung fast erstickt. Die Kleine verstand den angstvollen Blick, der sich auf sie heftete, und ihre ersten Worte waren die des Chors in Rossinis Oper Othello: »Er lebt!« Colomba ließ von dem Kinde ab und leichtfüßig wie eine junge Katze sprang Kilina zu Boden. »Und die anderen?« fragte Colomba mit rauer Stimme. Kilina machte mit dem Zeige- und Mittelfinger das Zeichen des Kreuzes. Da stieg eine heftige Röte in Colombas eben noch todesbleiches Antlitz. Sie warf einen brennenden Blick auf das Haus der Baricini und sagte lächelnd zu ihren Gästen: »Wir wollen wieder hineingehen und den schwarzen Kaffee trinken.« Die kleine Räuber Iris hatte viel zu erzählen. Ihr in reinstem Korsisch vorgebrachter Rapport, von Colomba, so gut es gehen wollte, ins Italienische, dann von Miss Neville ins Englische übertragen, entlockte dem Colonel mehr als eine Verwünschung, seiner Tochter mehr als einen Seufzer. Columba aber hörte mit unergründlicher Miene zu. 5 oder 6 Mal unterbrach sie das Kind, um sich die Versicherung Brandolaccios wiederholen zu lassen, dass Orsos Wunde nicht gefährlich sei. Zum Schluss berichtete Kelina, dass Orso dringend nach Schreibpapier verlangt habe und seine Schwester bitten lasse, eine vielleicht jetzt in seinem Hause befindliche Dame unbedingt zum Bleiben zu bewegen, bis sie einen Brief von ihm empfangen haben werde. Dies, fügte das Kind hinzu, quälte ihn am meisten. Und ich war schon unterwegs, als er mich zurückrief, um mir diesen Auftrag nochmals auf die Seele zu binden. 3 Mal hat er ihn mir wiederholt. Angesichts dieses Eifers lächelte Columba ein wenig und presste die Hand der Engländerin, die in Tränen ausbrach, es jedoch nicht für geraten hielt, ihrem Vater diesen Teil der Berichterstattung zu übersetzen. »Ja, Sie werden bei mir bleiben, liebe Freundin«, rief Columba und umarmte Miss Neville. »Und Sie werden uns beistehen.« Dann nahm sie aus einem Schrank eine Menge alten Linnens und begann es zu zerschneiden, um Binden und Charpie daraus zu machen. Wer den Glanz ihrer Augen sah, das Erglühen ihres Gesichtes, den Wechsel von Besorgtheit und Entschlossenheit, dem wäre es wohl schwer gefallen zu entscheiden, ob dieses junge Mädchen mehr beunruhigt war über die Verwundung ihres Bruders oder entzückt über den Tod ihrer Feinde. Bald goss sie dem Colonel Kaffee ein und rühmte sich ihres Talentes, dieses Getränk zu bereiten. Bald teilte sie Arbeit an Lydia und Kelina aus und gab Anweisungen zum Nähen und Rollen der Binden. Und zum 20. Male erkundigte sie sich, ob Orsos Wunde sehr schmerzhaft sei. Dann wieder überhäufte sie den Colonel mit aufgeregten Betrachtungen. 2 gegen 1. 2 so hinterlistige, furchtbare Gegner. Und er ganz allein, verwundet, nur noch einen Arm frei. Er hat sie alle beide niedergeschossen. Welch große Tat, Colonel. Ist er nicht ein Held? Miss Neville, ich bin sicher, dass Sie noch nicht die richtige Vorstellung haben von meinem Bruder. Habe ich es nicht gesagt, der Sperber wird seine Flügel ausbreiten? Sie ließen sich durch seine Sanftmut täuschen. Die hatte er nur bei Ihnen. Oh, wenn er jetzt sehen könnte, wie Sie für ihn arbeiten. Aber Miss Lydia arbeitete kaum. Sie sprach kein einziges Wort.